Das Märchen von Caspar Anneri und der wundersamen Puppe. Zweiter Teil. Guten Tag, liebe Freunde. Erinnert ihr euch noch an die seltsamen Erlebnisse des Dr. Anneri? Bestimmt. Ihr habt ja alle ein ganz vortreffliches Gedächtnis, nicht wahr? Nun, ihr wisst, Dr. Anneri war nicht imstande gewesen, die Puppe des Erbfolgers Tutti instand zu setzen. Ja, sie war ihm unterwegs sogar abhanden gekommen und entführt worden. Und neben ihm in der Kutsche saß nun das Zirkusmädchen Suok, das der verschwundenen Puppe des Erbfolgers Tutti zum Verwechseln ähnlich war. Sonderbar, sehr sonderbar, nicht wahr? Am Marktplatz stiegen Caspar Anneri und Suok aus. Über den Galgen schwebte ein apfelsinengelber Mond und Sterne blinkten. Kutschen fuhren hin und her, befrackte Gecken kamen mit ihren Damen vom Ball. Ein alter Gardist versuchte vergeblich, ein Plakat an eine Mauer zu kleben. Der Wind riss ihm das Papier aus der Hand und schlug es ihm ins Gesicht. Von weitem sah es aus, als wolle sich der Soldat das Gesicht mit einer weißen Serviette abtrocknen. Schließlich gelang es ihm, das Plakat anzukleben. Dr. Caspar las: Die Regierung der drei Dickwänste veranstaltet heute ein Volksfest. Bürger kommt alle auf den Marktplatz. Was soll das bedeuten? Was das bedeuten soll, mein Herr? Ja. Die Scharfrichter werden die Männer, die sich gegen die Dickwänste und Vielfraße erhoben haben, aufhängen. Und gewissenlose Narren werden für Geld, das ihnen die Dickwänste geben, alberne Possen aufführen. Aber das ist ja furchtbar. Weshalb tun sie das? Die drei Dickwänste wollen das Volk in das Licht führen, Kind. Darum veranstalten sie Lustbarkeiten für das Volk. Und das Vergnügen wird ihnen sehr bald vergehen. Gewiss, ganz gewiss. Hört nur dieses nichtsnutzige Gesindel. Gebändigt ist der Prospero. Gebändigt ist der Prospero. Der nun durchs Gitter sieht. Der nun durchs Gitter sieht. Ein festes Halsband trägt ihn so, der tolle Waffenschmied. Ein festes Halsband trägt ihn so, der tolle Waffenschmied. Komm, gehen wir, Suok. Ja. Noch ist es Nacht. Wenn erst die Sonne aufgeht, werden wir weitersehen. Am folgenden Morgen stand der Erbfolger Tutti auf der Terrasse des Schlosses und hielt Ausschau. Die über der Stadt aufgehende Sonne blendete ihn. Er verzog das Gesicht und musste dreimal kräftig niesen. Als er dann zum Portal blickte, fuhr eine Kutsche auf den Schlosshof und hielt. Ein etwas tapperiges Männlein stieg aus und hob unbeholfen eine Puppe aus der Equipage. Eine Puppe, so schön und fein wie ein mit Schleifen zusammengebundener Rosenstrauß. Und oh Wunder! Die Puppe bewegte sich ohne fremde Hilfe. Oh, Suok spielte ihre Rolle großartig. Sie trippelte wie eine Spitzentänzerin und ihr Kleid zitterte und knisterte bei jedem Schritt. Von der Terrasse herab kam ihr Tutti entgegen. Suok blieb stehen und lachte ihn mit fröhlichen Augen an. Wer ist das? Ich bin deine Puppe. Aber du lebst ja. Erlauben Sie, Herr Erbfolger, ich habe Ihre Puppe geheilt. Ich habe sie aber nicht nur zum Leben erweckt, sondern sie auch sprechen, singen und tanzen gelehrt. Das ist ja wunderbar. Nun kann ich den ganzen Tag mit dir spielen und brauche mich nicht dauernd mehr zu langweilen. Wie heißt du denn? Suok. Suok? Ja, Suok. Komm, Suok. Die erste Prüfung war überstanden. Doch nun schickte sich die kleine Artistin vom Zirkus des Onkelchen Prisak an, ihre ganz große Rolle als Puppe des Erbfolgers zu spielen. Ihr erster Auftritt fand im großen Spiegelsaal statt. Alles kam herbei. Überall drängten sich die Zuschauer. Mit verhaltenem Atem schauten alle auf das kleine rosa Geschöpf, das im Takt der Melodie aus Dr. Aneris Spieluhr zu tanzen begann. Suok lächelte kokett und schelmisch, ruckte mit dem Köpfchen einmal nach links, einmal nach rechts und dann sang sie wunderschön. Durch geheime Künste, Zauber, die in gesteckt, hat der gute Doktor Kasper mich zum Leben neu erweckt. Horche, wie ich atme wieder, sieh mich lächeln voller Glück, tanzend, singend meine Lieder, kehre ich zu dir zurück. Denn zu dir zog es mich immer, wenn der Weg auch oftmals trug. Drum vergiss den Namen nimmer deines Schwesterleins Suok. Suok hat ihr Lied beendet und verbeugte sich tief. Alles blieb mäuschenstill. Kaspar Aneri blickte verlegen in die Runde. Die drei Dickwänste kamen in die Mitte des Saales, um sich die Puppe zu betrachten. Suok wusste, dass die Dickwänste alles Eisen, alle Kohlen, alle Reichtümer, die das arme Volk mit seiner Händearbeit hervorbrachte, an sich rafften. Sie wusste, dass die ganze Gesellschaft ringsum den Tod des Waffenschmieds Prospero sehnlichst herbeiwünschte. Aber sie tat ganz unbefangen und lächelte sogar. Das glückliche Gesicht des Erbfolgers Tutti versetzte sogar die Dickwänste in gute Laune. Bezaubernd, außerordentlich bezaubernd. Bezaubernd. Ein wenig seltsam zwar, als wäre sie traurig. Vielleicht hat sie ein Wehwehchen. Wie gefällt sie dir, Tutti? Wunderbar. Sie sieht tatsächlich reizend aus. Außerordentlich reizend. Wie ein Zuckerpüppchen. Wie ein Äpfelchen zum Reinbeißen. Wie ist's mit einem Küsschen? Oh. Sie haut. Mir scheint, sie liebt keine Scherze. Sie sind also der Dr. Aneri und haben die Puppe zum Leben erweckt. Ich habe getan, was möglich war, um den Erbfolger Tutti zu erfreuen. Gut. Sie haben unseren allerhöchsten Befehl ausgeführt und sollen reichlich belohnt werden. Was wünschen Sie sich, lieber Doktor? Wünschen Sie sich was? Egal was. Man hat in der Stadt Galgen für die Rebellen errichten lassen. Sie werden heute gehängt. Gehängt. Ich verlange, dass den Verurteilten das Leben geschenkt werde. Oh, wie bitte? Ich verlange, dass ihnen das Leben geschenkt werde. Ich törichte Bitte. Das ist geradezu eine verbrecherische Bitte. Kommt überhaupt nicht in Frage. Oh, mein Herz. Meine Puppe. Was ist mit ihr? Oh, sie stirbt. Sie darf nicht sterben. Helfen Sie, lieber Doktor. Helfen Sie, helfen Sie. Ich werde tun, was möglich ist. Machen Sie das nicht, Doktor, bitte. Die Sache scheint mir sehr kompliziert. Sie ist bedauerlicherweise ohnmächtig geworden. Ihr Herzmechanismus ist außerordentlich empfindlich. Sie verabscheut zweifellos Gewalttätigkeiten. Ich fürchte, wenn Sie meine Bitte nicht gewähren, wird sie sich wieder in ein lebloses Ding verwandeln. Erfüllt dem Doktor die Bitte. Hört ihr? Ich will, dass meine Puppe wieder lebt. Ich will. Er benimmt sich unausstehlich. Er ruiniert mir die Nerven. Man gebe die Verbrecher frei. Ausnahmsweise. Doch Prospero wird gehängt. Suok hatte ihre Rolle ausgezeichnet gespielt. Doch Prospero hatte sie nicht das Leben retten können. Aber was sollte sie machen? Sie musste sich damit zufrieden geben, dass sie vielen armen Menschen das Leben gerettet hatte. Sie lächelte wieder schelmisch und kokett. Aneri blinzelte ihr mit dem linken Auge anerkennend zu. Überglücklich fuhr Dr. Kaspar nach Hause. Suok blieb. Tutti nahm sie bei der Hand und ging mit ihr in den Park hinaus. Er trat auf die Blumenbeete und schoss einen Purzelbaum um den anderen und beinahe wäre er in den Springbrunnen gefallen. Als sie beide außer Atem waren, setzten sie sich unter einem Baum ins Gras. Seine Zweige hingen tief herab und boten die prächtigsten Pfirsiche feil. Man brauchte nur danach zu greifen. Ach, wie gern hätte Suok jetzt einen Pfirsich gegessen. Tutti probierte schon. Schmeckt. Du guckst so seltsam, Suok. Tut dir das Herz wieder weh? Nein, das Wasser läuft mir im Mund zusammen. Ach, bin ich dumm. Jetzt hast du ja Hunger wie ich. Wart, Ich pflück dir so viele Pfirsiche, wie du willst. Oh. Früher hast du so etwas nie gemocht. War das langweilig, allein zu frühstücken. Wie gut, dass du jetzt essen kannst. Oh, genug, genug. Vielen Dank. So, nun iss und erzähle mir etwas. Ich höre so gern Geschichten. Bitte, Suok, erzähl mir eine Geschichte. Aber wie sollte ihm Suok jetzt eine Geschichte erzählen, da ihr die Pfirsiche so herrlich schmeckten? Und was für eine Geschichte sollte sie Tutti überhaupt erzählen? Weißt du, als ich krank bei Dr. Arneri lag, da hatte ich einen wunderbaren Traum. Mir träumte, ich hätte mich aus einer Puppe in ein Mädchen verwandelt. In eine Artistin. Oh. Ja, ich wohnte mit Onkelchen Brisak in einem Zirkuswagen. Und wir fuhren von Ort zu Ort und gaben auf den Jahrmärkten Vorstellungen. Ich lief übers Seil und zeigte allerlei Akrobatenkunststücke. Och, was für schöne Kunststücke ich kenne. Erzähle, Suok, erzähle! Wir hatten einen Schimmel. Er hieß Anra. Ich ritt und jonglierte auf Anra. Dabei stand ich auf einem breiten Sattel, der mit gelbem Atlas überzogen war. Oh, wie herrlich! Der Schimmel starb leider. Warum? Wir hatten nicht genug Futter. Habt ihr denn kein Geld gehabt? Wir verdienten nur wenig. Die Leute auf den Jahrmärkten konnten uns nur kleine Münzen zuwerfen. Und manchmal blieb der Hut, mit dem der Clown sammeln ging, sogar auch leer. Und hast du auch gehungert? Manchmal. Ich ging dann in den Hafen. Die Matrosen waren immer freundlich und schenkten mir mancherlei. Und zum Dank pfiff ich ihnen einen Walzer auf Aprikosenkernen. Auf Aprikosenkernen? Ja, auf Aprikosenkernen. Ach, das kennst du nicht? Du hast wohl noch nie ein Pfeifchen aus Aprikosenkernen gesehen. Du, das ist ganz leicht zu machen. Ich habe 12 Aprikosenkerne gesammelt und sie so lange an einem Stein gewetzt, bis ein Loch drin war. Wirklich? Oh, ich kann nicht nur auf Aprikosenkernen pfeifen, auch auf einem Schlüssel. Auf einem Schlüssel? Ja. Wie denn? Pfeif doch mal. Ich habe einen schönen Schlüssel an meiner Halskette. Da. Warum trägst du ihn denn auf der Brust? Der Staatskanzler hat mir den Schlüssel gegeben. Es ist der Schlüssel zu einem Käfig in meinem Zwinger. Bewahrst du denn alle Käfigschlüssel auf? Nein, nur den. Man hat mir gesagt, er sei der Wichtigste. Ich soll ihn gut aufheben. Bei mir wäre er am sichersten. Gib ihn. Suok zeigte dem Erbfolger ihre Kunst. Sie spitzte die Lippen, an die sie die Schlüsselöffnung hielt, und pfiff ein Liedchen. So. Der Erbfolger war so entzückt, dass er sogar den Schlüssel vergaß, den er gut aufheben sollte, und Suok ließ das Schlüsselchen in die Tasche ihres rosa Spitzenkleidchens gleiten. Der Pirol in den Zweigen des Pfirsichbaumes hatte gut gelauscht. Den ganzen lieben langen Tag pfiff er vergnügt dieselbe Melodie. Es war Abend geworden. Tutti schlief schon. Suok aber schlich zum Raubtierzwinger im Park. Alles war still. Nur ihr Herz schlug heftig. Sie fürchtete sich nicht. Sie hatte sich noch nie gefürchtet. Sie hatte nur Angst, mit ihren Schritten ein Tier oder gar den Wachtposten am Eingang aufzuwecken. Auf Zehenspitzen schlich sie sich zu den Käfigen und schaute hinein. Alles blieb ruhig. Als Suok vor dem Papageienkäfig stehen blieb und hineinspähte, war ihr, als öffne ein Papagei mit langem roten Bart ein Auge und starre sie an. Vorsichtig schlich sie weiter und ein unheimliches Gefühl überkam sie. Da hörte sie plötzlich ein Stöhnen und eine heisere Stimme rief ihr Namen. Suok! Suok, komm! Komm hierher! Suok blieb erschrocken stehen und blickte in die Richtung, aus der die Stimme kam. Zwei glühende Augen starrten sie aus einem Käfig an. Unwillkürlich trat sie näher. Ein Mensch, groß und zottig wie ein Bär, stand am Gitter. Endlich bist du gekommen, Kind. Komm näher, Suok. Ganz nahe, damit ich dein Gesicht sehen kann. Hab keine Angst. Wer bist du? Du kennst mich nicht, Kind. Denn ich sehe nicht mehr wie ein Mensch aus. 8 Jahre habe ich wie ein wildes Tier gelebt, hier im Käfig. Bei Winterskälte und Sommerglut. Fast bin ich selbst zu einem Tier geworden. Nun ist der Augenblick gekommen, da ich dich leibhaftig sehe. Schön bist du geworden, kleine Suak. Du kennst mich? Ja, ich kenne dich. Drum höre, was ich dir zu sagen habe. Ich will dir die Geschichte des armen Tup erzählen, der vor 8 Jahren eine Puppe anfertigte, die ebenso aussah wie du. Eine Puppe, die ebenso aussah wie ich? Ja, die wundersame Puppe des Erbfolgers Tutti. Deines Bruders. Meines Bruders? Ja, deines Bruders. Damals hieß er noch Timur. Als ihr noch klein wart, raubten euch Gardisten aus dem Elternhause. Es war Krieg und eure Eltern wurden getötet. Man brachte euch in das Schloss der Dickwänste. Sie fanden Gefallen an deinem Bruder und beschlossen, ihn zu ihrem Nachfolger zu machen. Doch was sollte mit dir werden? Du warst ihnen im Wege und am liebsten hätten sie dich getötet. Denn dein Bruder sollte so sein wie sie und niemand zum Freund haben. Da riefen sie Tup zu sich. Tup war damals ein kunstfertiger Arzt und Mechaniker. Und man befahl ihm, nach deinem Ebenbild eine Puppe herzustellen, die mit den Jahren ebenso wuchs wie du. Das Wunderbare gelang. Die Puppe hatte dasselbe Aussehen wie du. Sie wurde dem Erbfolger als Spielgefährtin gegeben. Du aber wurdest das Pflegekind fahrender Zirkusleute. Das stimmt. Ich bin bei Onkelchen Brisak im Zirkuswagen aufgewachsen. Doch es kam noch schlimmer. Weil ihm sein Werk so vortrefflich gelungen war, befahlen die drei Dickwänste dem Arzt und Mechaniker Tup, dem Knaben das Herz aus der Brust zu nehmen und ihm dafür ein künstliches Herz einzusetzen. Es sollte weder Schmerz noch Mitleid empfinden. Da weigerte sich Tup und die Dickwänste ließen ihn in den Käfig werfen. Seitdem habe ich Tag und Nacht auf dich gewartet. Ich wusste, dass ich dich vor meinem Tode noch einmal sehen würde. Nun kann ich beruhigt sterben. Dann bist du Tup. Du armer Mann. Und jetzt verstehe ich allmählich die seltsame Geschichte, die Caspar Arneri erzählte. Doch jetzt säume nicht länger, Suok, und eile Prospero zu befreien. Prospero, wo finde ich ihn? Geh 3 Dutzend Schritte auf dem Weg, den du gekommen bist. Im Käfig des Panthers findest du Prospero. Geh, Suok, und fürchte dich nicht. Der Gefangene war auf den Holzboden des Käfigs zurückgesunken. Dort hockte er jetzt stumm und seine Augen blickten trüb und starr. Ringsum war es totenstill. Suok eilte den Weg zurück. Als er am Käfig der Papageien vorbeikam, kreischte der Papagei mit dem langen roten Bart: Alarm! Alarm! Alarm! Der Wachtposten am Eingang des Zwingers wurde ebenfalls munter, gähnte und rief dann laut in die Nacht: Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Im Nu erwachten die Raubtiere in ihren Käfigen und brüllten und fauchten. Soldaten mit Fackeln eilten herbei und fluchten. Die Papageien gerieten außer Rand und Band und die Affen schaukelten auf ihren Trapezen. Die Soldaten drangen in den Zwinger ein. Ein Gardist stolperte vor Aufregung über seinen Säbel, fiel hin und verletzte sich die Nase an den Sporen eines anderen. Es war ein toller Wirrwarr. Plötzlich aber blieben alle wie angewurzelt stehen. Aus dem Käfig des Panthers trat ein riesenhafter Mensch. Prospero! Prospero! Prospero! Es war Prospero. An einer eisernen Kette führte er den Panther und auf seinem Arm trug er ein Mädchen in rosa Kleidchen. Der Papagei kreischte. Zurück! Zurück! Zurück! In diesem Augenblick ließ der Waffenschmied den Panther los. Die Gardisten warfen verschreckt die Pistolen fort und flohen Hals über Kopf. Mit gewaltigen Sprüngen setzte ihnen der Panther nach. Zurück sprang flink vom Arm des Waffenschmieds und ergriff eine Pistole. Sie wusste, wie man ein solches Ding handhabte. Im Zirkus hatte sie Pistolenschießen gelernt. Auch Prospero bewaffnete sich und drängte. Flinke Mädchen, solange die Hasenfüße ihr Herz in der Hosentasche haben. Ich bleibe, Prospero. Warte nicht auf mich. Ich muss erst meinen Bruder befreien. Du bist ein tapferes Mädchen. Wir werden dich nicht im Stich lassen. Viel Glück. Prospero verschwand in der Dunkelheit und Zurück eilte zum Schloss in das Schlafzimmer des Erbfolgers und weckte ihn. Tutti! Tutti! Wach auf! Hörst du? Was ist? Schnell! Zieh dich an! Wir müssen fliehen! Fliehen? Ja! Wohin denn? In die Stadt! Prospero ist frei! Ich habe den Käfig geöffnet! In diesem Augenblick war für Zurück das Verhängnis gekommen. Hinter ihr rief gebieterisch die Stimme des Kanzlers: Verräterin! Halt stehen geblieben! Haltet sie! Au, oh, du Biest! Ich werde dir helfen, du! Was ist? Sie beißt und kratzt wie eine Raubkatze! Bändigt sie und sperrt sie ein! Wir werden das Geheimnis der vielgepriesenen Puppe ein wenig lüften. Ein Kammerdiener umfasste ihre Taille, hob sie auf und trug sie in seinen Armen fort. Zurück widerstrebte nicht und ihr war nicht im geringsten bange. Der Kammerdiener lächelte merkwürdigerweise und Zurück fühlte sich in seinen Armen wunderbar geborgen. Es war bloß schade um das feine Seidenkleid, das nun zerfetzt und zerknittert war. Der Kammerdiener trug Zurück in den großen Spiegelsaal, in dem es still und dunkel war, öffnete mit einem Schlüsselchen eine Tapetentür und brachte sie in ein Zimmerchen, in dem eine apfelsinengelbe Lampe brannte. Hier setzte er sie in einen Sessel und verließ das Zimmer. Wie aber staunte Zurück, als sie sich umblickte. Auf einem Divan aus gelbem Atlas lag stumm und starr die Puppe des Erbfolgers Tutti, ihr Ebenbild. Nun, ihr braucht euch nicht zu wundern, liebe Kinder. Ihr braucht euch überhaupt nicht zu wundern, denn bisher geschah wirklich keinerlei Wunder. Erinnert ihr euch des Mannes im Frack, der die Puppe dem Hunde entriss und entführte? Der Kammerdiener trug denselben grünen Frack mit den langen Schößen. Ihr begreift, was geschah, nicht wahr? Ihr seid ja klug. Was mit Zurück geschieht, soll vorläufig jedoch noch nicht gesagt werden. Ihr werdet zu gegebener Zeit alles erfahren. Die Nacht brachte endlich Ruhe. Zurück war auf frischer Tat ertappt und eingesperrt worden. Der Panther war in den sicheren Käfig geflohen, der Waffenschmied Prospero war in der Dunkelheit entkommen und die Gardisten hatten wieder Mut bekommen und saßen fluchend in der Wachstube. Der Erbfolger Tutti aber, der den ganzen Wirrwarr verursacht hatte, lag friedlich in seinem rosaroten Himmelbett und träumte die wunderlichsten Dinge. Knarrte die Tür und zwei Männer huschten ins Schlafzimmer. Der Staatskanzler und der Kammerdiener. Psst, er schläft. Gut, hier sind die Tropfen. Wie soll ich sie einträufeln? Ins Ohr. Aber vorsichtig, genau 10 Tropfen. Der erste Tropfen ist eisig kalt, aber den zweiten spürt man nicht mehr, denn der erste wirkt sofort. Geben Sie Acht, ich fange an. So, fertig. Er wird jetzt 3 Tage lang wie ein Toter schlafen. Und er wird nicht wissen, was mit der falschen Puppe geschieht. Er wird erst aufwachen, wenn alles vorbei ist. Sonst würde er gewiss heulen und mit den Füßen aufstampfen, bis die 3 Dickwänste das Mädchen schließlich begnadigen würden. Das hohe Gericht wird sie morgen in aller Frühe verurteilen. Ihre Schuld ist erwiesen. Am frühen Morgen wurde das Urteil gefällt. Es lautete: Die falsche Puppe, Zurück genannt, hat den Erbfolger Tutti betrogen und den Rädelsführer und Hauptfeind unserer Majestäten, den Waffenschmied Prospero, befreit. Die Betrügerin wird daher nach dem Willen unserer Majestäten zum Tode verurteilt. Sie soll von den Raubtieren zerfleischt werden. Das Urteil ist innerhalb einer Stunde zu vollstrecken. Suok saß da und rührte sich nicht. Ihr Gesicht war bleich wie der Tod und die schelmischen grauen Augen waren erloschen. Arme Suok. Die Anwesenden begaben sich in den Zwinger und nahmen ihre Plätze auf der Tribüne ein. Der Kammerdiener trug das Mädchen in die Raubtierarena und legte es auf die sonnenwarmen Steinplatten. Dann kamen auf ihren Samtpfoten lautlos auftretend die Tiger in die Arena. Drei Tiger liefen auf Suok zu. Sie lag reglos da und starrte mit unbeweglichen grauen Augen ins Himmelblaue. Alle erhoben sich, um besser sehen zu können, wie die Raubtiere Suok den Garaus machten. Die Tiger näherten sich ihr. Einer neigte witternd den Kopf über sie, ein anderer berührte sie mit der Tatze und der dritte lief, ohne sie zu beachten, an ihr vorbei, blieb vor der Tribüne stehen und brüllte die drei Dickwänste an. Und da entdeckten auf einmal alle, dass das, was dort lag, gar kein Mädchen, sondern eine alte, zerfetzte Puppe war. Das war ein Skandal, wie er größer nicht sein konnte. Die Gesellschaft auf der Tribüne schwieg betreten und die Tiger in der Arena brüllten grimmig. Die Hauptüberraschung aber folgte noch in derselben Minute. Über dem Zwinger zerbarst am blauen Himmel ein Geschoss und gleich darauf ein zweites. Ein hundertfaches Geknall ertönte und der Himmel bedeckte sich mit weißen Rauchwölkchen. Was ist? Was ist los? Verrat! Das Volk hat Kanonen! Das Volk stürmt das Schloss! Schießt mit den Kartätschen! Schießt allesamt nieder! Die Gardisten haben sich mit dem Volk verbündet! Geschwind in die Kasematten! Haltet ein! Die Gardisten haben die Kasematten besetzt! Haltet ein! Mein Bauch! Mein Bauch! Hilfe! Ich ersticke im Fett! Geschwind in den Käfig! Sie schlagen uns tot! Erbarmen! Die drei Dickwänste flüchteten in den leeren Tigerkäfig und ächzten und seufzten jämmerlich. Im Park kamen indessen von allen Seiten Scharen von Menschen angerückt, Handwerker und Matrosen mit Gewehren bewaffnet. An ihrer Seite schritten Gardisten mit gezogenem Säbel und über ihnen wehte eine purpurne Fahne. Es war, als feierte man ein großes Fest. Das Volk jubelte, von überall her ertönten die Glocken. Das Volk hatte gesiegt. Noch nie hatten die Prachtsäle des Schlosses solch fröhliche Menschen gesehen. Sie drängten sich, kletterten einander auf den Rücken, lachten und scherzten und plötzlich ertönte eine Stimme. Es war der Waffenschmied Prospero. Hört, heute ist der Tag unseres Sieges. Schaut, wie die Sonne strahlt. Hört, wie die Vögel singen. Merkt euch diesen Tag. Merkt euch diese Stunde. Von nun an werden wir für uns selbst arbeiten. Alle werden wir gleich sein. Es wird bei uns keine Faulenzer und Vielfraße mehr geben. Uns allen wird es gut gehen. Wir alle werden satt und reich sein, wenn wir es wollen. Prospero schwieg und manche hatte Tränen in den Augen. In diesem feierlichen Augenblick ertönte wunderschön das silberne Glockenwerk einer Spieluhr. Ein Kammerdiener schritt würdevoll über das Parkett des Spiegelsaals. Er öffnete eine Tapetentür und aus ihrem Versteck trat Suok, der Liebling des Volkes. Sie lächelte den Kammerdiener an und trippelte dann mit ausgestreckten Armen auf das spiegelglatte Parkett. Es war, als schwömme ein Blumenkörbchen auf einem weiten, stillen Wasser und alle wichen zurück, gaben ihr den Weg frei, als sei die Herrin des Schlosses gekommen, um in ihre Rechte zu treten. Und von Weitem eilten sich durch die Menge drängend Onkelchen Prisak und Dr. Anere lächelnd herbei. Damit ist unsere Geschichte beendet. Ihr fragt, was mit den drei Dickwänsten geschah. Nun, sie wurden in denselben Käfig gesperrt, in dem der unglückliche Dub jahrelang gefangen gehalten worden war und dem Volk zur Schau gestellt. Und Tutti, der Erbfolger? Er schlief 3 Tage lang wie tot. Und dann? Hört, 1 Jahr später wurde ein frohes Fest gefeiert. Das Volk beging den 1. Jahrestag seiner Befreiung. Auf dem Sternplatz wurde eine Vorstellung für Kinder gegeben. Tausende erwarteten den Auftritt der geliebten Artistin. Suok trat diesmal nicht allein auf. Mit ihr trat ihr Bruder Timur auf. Und die vielen kleinen Zuschauer folgten staunenden Darbietungen der jungen Künstler auf dem Hochseil. Ja, alle Menschen lebten nun glücklich. Karusselle drehten sich, Blumenmädchen streuten aus ihren Schalen Rosen auf die Wege und überall flatterten bunte Fahnen. Das war die Geschichte von Caspar Anneri und der wundersamen Puppe. Das Märchen schrieb für euch Erhard Mundra nach dem Buch »Die drei Dickwänste« von Juri Oljescha. Die Personen und ihre Sprecher waren Dr. Caspar Anneri, Peter Sturm, Prospero, der Waffenschmied, Helmut Müller-Lankow, Die drei Dickwänste, Siegfried Weiß, Fritz Schlegel und Wolfgang Brunhecker, Der Kanzler, Robert Johansen, Tub, Arzt und Mechaniker, Werner Schulz-Wittern, Onkelchen Brisack, Karl Brenk, Suok, Waltraud Kramm, Tutti, der Erbfolger, Raimund, aus dem Ensemble unserer Sprecherkinder und andere. Der Erzähler war Otto Stark. Musik, Paul Funk, Schnitt, Charlotte Adam, Toningenieur Jürgen Meinl, Regieassistenz Manfred Teubert, Regie Uwe Hake. Das Hörspiel wurde 1963 vom Rundfunk der DDR produziert.